Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen. Sie ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort und es ist mir egal, wie stark du bist. Sie wird dich in die Knie zwingen und dich zermalmen, wenn du es zulässt. Du und ich und auch sonst keiner kann so hart zuschlagen wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann und ob er trotzdem weitermacht. Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Wenn du weißt, was du wert bist, dann geh hin und hol es dir. Aber nur, wenn du bereit bist, die Schläge einzustecken. Aber zeig nicht mit dem Finger auf andere und sag, du bist nicht da, wo du hin wolltest, wegen ihm oder wegen ihr oder sonst jemandem. Schwächlinge tun das und das bist du nicht. Du bist besser. Two Youngs aus dem Block. Wir hatten einen Traum, ein Mike Fame, scheiß wie Geld und Frauen. Irgendwann der Zeitpunkt, jetzt oder nie, eins gegen eins, Cute wird zerfetzt oder siegt. No risk, no fun, ich nahm das Mike in die Hand. Krieg aus der erste Track und der Scheiß fing an. Die ersten Rhymes waren schlecht, doch ich geb mein Furz. Wer nicht wagt, nicht gewinnt, Two Youngs, ich steh dazu. Denn das Leben fickt dich schon zu 90%. Sag, was wird dir heute noch geschenkt? Außer Schläge ins Gesicht, jeden Tag wirst du gedisst und vom Alter gefickt. Stehst du am Band in der Schicht. Wir sind Two Youngs, grenzenlos, machen unser Ding. Ich schreibe hart wie Beton, bis ich ein Wunder bin. Ein Weltwunderkind, stark wie 100 bin. Und ich im Untergrund jeden zugrunde sing. Aber irgendwann kommt der Tag, wo die Sonne siegt und uns Hoffnung gibt auf ein besseres Leben ohne Stress, ohne Regen. Und dafür versuchen wir unser Bestes zu geben. Dieser Scheiß ist kein Spiel, wir haben beide ein Ziel. Doch die Steine auf dem Weg sind manchmal einfach zu viel. Wir werden kämpfen und hasseln, auch wenn sie uns hassen. Wir sind Underdogs, doch wir werden es schaffen. Ich steh auf gegen Mittags und rauch ein Split. Schau aus dem Fenster und seh draußen, wie es pisst. Das Leben fuckt mich ab, doch ich kack nicht ab. Denn ich hab mir geschworen, dass ich das hier pack. Ich mach mich langsam fertig und geh raus in die Welt. Meine Laune wie das Wetter, ich geh raus ohne Geld. Versuch den Tag zu nutzen, um voranzukommen. Jeder stirbt irgendwann, keiner kann entkommen. Ich treff mich mit den Jungs, wir sind alle gleich. Wir sind ehrlich und stolz, doch keiner von uns reicht. Doch es scheint so, als wär das Problem unsere Welt. Denn die Wahrheit ist arm und die Lüge macht Geld. Ich bin kein Penner, kein Held, ich lebe wie es mir gefällt. Ich will von unten nach oben und schreibe stundenlang Strophen. Denn ich hab ein Ziel und dafür würd ich auch sterben. Ich will raus aus diesem Leben voller Lügen und Scherben. Aber irgendwann kommt der Tag, wo die Sonne siegt und uns Hoffnung gibt auf ein besseres Leben ohne Stress, ohne Regen. Und dafür versuchen wir unser Bestes zu geben. Dieser Scheiß ist kein Spiel, wir haben beide ein Ziel. Doch die Steine auf dem Weg sind manchmal einfach zu viel. Wir werden kämpfen und hasseln, auch wenn sie uns hassen. Wir sind Underdogs, doch wir werden es schaffen. Ich seh mein Mädchen und geb ihr einen Kuss. Bevor ich sie verletze, geb ich mir den Schuss. Meine bessere Hälfte, ich verneig mich vor dir. Du hast Besseres verdient, aber nein, du bist hier. Und es schmerzt mich so sehr, ich hab dir nichts zu bieten außer meiner Liebe, einem Traum und den Krisen. Und alles, was ich sagen kann, ist bald wird alles gut. Meine Hand wird zu Faust und ich balle sie vor Wut. Ich geb alles auf mein Blut für ein glückliches Leben. Doch bis jetzt wurde ich nur ohne Rücksicht getreten. Steh gebückt hier im Regen, von den Kräften verlassen. Es ist schwer nicht zu stehlen ohne Cash in den Taschen. Es ist schwer noch zu lachen ohne Drogen und Alt. Denn die Mauern sind hoch und der Boden ist kalt. Doch die Herzen aus Gold und die Köpfe voll Ideen. Und nur andere Underdogs können uns verstehen. Aber irgendwann kommt der Tag, wo die Sonne siegt und uns Hoffnung gibt auf ein besseres Leben ohne Stress, ohne Regen. Und dafür versuchen wir unser Bestes zu geben. Dieser Scheiß ist kein Spiel, wir haben beide ein Ziel. Doch die Steine auf dem Weg sind manchmal einfach zu viel. Wir werden kämpfen und hasseln, auch wenn sie uns hassen. Wir sind Underdogs, doch wir werden es schaffen.